Hallo und herzlich willkommen zu der Kurzform von Ach, wo wir mit mindestens 10 Hinweisen auf eine Person raten, die nicht mehr unter uns weilt. Mitraten wie immer ausdrücklich erwünscht. Und heute habe ich mal wieder eine Person vorbereitet und ich habe so einige Hinweise. Einige davon sind Zitate, weil ich ganz tolle Zitate dazu gefunden habe. Ich vermute, ihr erratet es recht fix vor den letzten Hinweisen, aber da waren aber auch so schöne Sachen dabei. Darf ich noch jemanden grüßen? Ein gewisses Selbstvertrauen schwingt mit. Und ich fange mit der ersten Person an. Meine Eltern dem gehörten... Dem ersten Statement. Mit dem ersten Statement. Meine Eltern gehörten der protestantischen Freikirche der siebenten Tags-Adventisten an. Sie hatten insgesamt 16 Kinder. Boah. Die Seven-Day-Adventists, die habe ich für meine Weltuntergangsfolge, hatte ich die auf dem Schirm. Das war nicht deren religiöser Führer. Oh Gott, da waren ein paar Berühmtheiten bei denen. Nee, er wird ja niemanden nehmen, den wir schon erwähnt haben. Ja. Was war nochmal am Anfang deines Hinweises? Wo war der geboren? Habe ich nicht erwähnt. Hast du nicht erwähnt? Nein. Mist. Da habe ich gedacht, ich kann ihn linken. Charlie Sheen. Des Slater. Hinweis Nummer 2. Im Jahr 1856 okay. zogen wir nach Battle Creek, Michigan. Battle Creek. Dort führten meine Eltern einen Laden und eine Besenbinderei. Eine Besenbinderei? Können wir bitte behaupten, dass es Battle Cat heißt? Danke. Ja, nicht keine ganz. Ahnung. Aber schade, dass der Job ausgestorben ist, oder? Ist Besenbinderei, ist das so ein Hexenzubehörladen? Dann Hinweis Nummer 3. Zunächst wollte ich Lehrer werden. Ist es Harry Potter? Bereits mit 16 Jahren unterrichtete ich in Hastings und kam in ein Unterrichtsprogramm für Lehrer. Es sollte jedoch anders kommen. Ein Unterrichtsprogramm für Lehrer? Hastings, da gab es mal eine berühmte Schlacht. Die war doch auch, nee, die war ein bisschen früher. 333 bei Hastings Ballerei. Nein. Ja, Dominik, du hast dich qualifiziert für diesen Geschichtspodcast. Hinweis Nummer 4. Einige Psychologen vermuten bei mir eine sogenannte Klismaphilie. Was das ist, könnt ihr erstmal selbst raten. Klismaphilie, also Philie. Ist ja ein Zuspruch quasi von etwas. Klimaphilie heißt es doch, oder? So, ich stehe aufs Wetter. Klimaphilie. Klisma. Ich hatte kein Latein, da tue ich mich schwer immer mit sowas. Schwesonisch. Hinweis 5. Zu meinen prominenten Kunden zählten auch Sarah Bernhardt, Thomas Alva Edison und Emilia Earhart. Ich darf jetzt wieder nicht cross-referenzieren, oder? Ja, das ist ja jetzt, glaube ich, der Gag an der Stelle. Aber sie war ja eine Sängerin im Wilden Westen. Ja, Emilia Earhart hat man auch schon. Emilia Earhart hat man auch schon. Edison ist auch bekannt. Aber was heißt dann Kunden? Dann war es vielleicht hat vielleicht Porträts gezeichnet oder gemalt. Oder bin ich eigentlich ein schlechter Mensch, wenn ich immer gleich an Edelhuren denke? Im Zusammenhang mit Edison, ja. Nummer 6 ist ein tolles Zitat. Immerhin edel. Eine tote Kuh oder ein totes Schaf auf einer Weide wird als Aas betrachtet. Derselbe Kadaver im Geschäft eines Metzgers gilt als Nahrungsmittel. Was ein berühmter Metzger. Butcher Cassidy. Ich habe gerade überlegt, wie die Band heißt, aber die heißt die Kassierer und nicht die Metzger. Die Metzger. Hinweis 7. Es kommen noch einige. 1879 heiratete ich Ella Eriva Eaton und adoptierte mit ihr 7 Kinder und nahm insgesamt 40 in unsere Familie auf. Erwähnte ich, dass wir getrennte Wohnungen hatten? Nee. Also ich muss mal die klassische Frage stellen, die man dem Philipp an dieser Stelle immer stellen sollte. Ist es Kurt Cobain? Die zweite klassische Frage, die wir Philipp immer stellen sollten. Ist das eine bekannte Person? Ja. Okay. Ja. Bei dir ist man immer nicht ganz sicher. Ja. Also es klingt jetzt irgendwas zwischen mega berühmten Künstler und total durchgeknallten Massenmörder. Sehr schön. 40 Menschen im erweiterten Umfeld. Es ist Charles Manson. Okay, wenn du durchgeknallte Dinge magst, ist es nicht Charles Manson, gefällt dir bestimmt Hinweis Nummer 8, wieder ein Zitat. Ist Gott ein Mensch mit zwei Armen und Beinen wie ich? Hat er Augen, einen Kopf? Hat er einen Darm? Nun, ich schon. Und deshalb bin ich wundervoller als er. Weil ich einen Darm habe. Das ist schon eine schöne Argumentation. Mhm. Das hilft mir aber nicht weiter. Darm. Vielleicht war es der Mann, der die Kläranlage erfunden hat. Ich bin eher bei einer Frau tatsächlich, aber gut. Bitte führen Sie fort. Hinweis Nummer 9. James und Ellen White waren Gründungsmitglieder der Adventisten. Sie waren finanziell gut gestellt und besaßen das Health Reform Institute in Battle Creek. Sie ermöglichten mir das Medizinstudium. 1875 erwarb ich den Doktortitel. Kurz darauf übernahm ich die Leitung des Instituts. Naja, also das ist ja... Er hat ja vorhin berühmte Kunden aufgezählt, ja. Hm. Oder Klienten, nee, Kunden. Yeah. Da frage ich mich, ob das jetzt natürlich im Zusammenhang mit dem Doktortitel steht. Auf der anderen Seite macht er ja auch so ein bisschen einen gruseligen Eindruck, ja. Er kommt hier mit Kadaverzitaten und sonst was. Also ja, Darm. Wirkt mir auch ein bisschen wie so einer, der halt so ein bisschen an Leichen rumgeschnippelt hat, so, ja. Und da vielleicht war das irgendwie, fällt mir trotzdem nichts zu ein. Hinweis 10, es kommen noch mehr. Ich propagierte die drei großen E. Erstens Ernährung, vegetarisch. Zweitens Enthaltsamkeit, denn Masturbation schwächt schließlich den Körper. Drittens Einläufe, am besten täglich mit Wasser und Joghurt, das ist gut für die Darmflora. Der Herr Kellogg's. Richtig. Ah. Es geht um John Harvey Kellogg. Also könnte ich bitte ein bisschen Applaus kriegen? Weniger zynisch, merken. Ja, okay, danke. Entschuldigung, ich habe hier was in der Hand, ich kann nicht mehr. Ich habe noch ein paar weitere Hinweise für euch, weil da waren so schöne Sachen dabei. Nummer 11 ist, 90% aller Krankheiten kommen von Magen und Darm. Daher hielt ich nichts von folgenden Dingen. Alkohol, Kaffee, Rauchen, Gewürze und Sex. Wer das nicht beachtet, schwächt seinen Körper. Moment, die Kinder waren auch nicht alle nicht von ihm. Okay. Also gegen Kinder hat er ja offensichtlich nichts, aber gegen ja, das aber Machen von so Kindern. Sexualität, also auch Leute, die bei ihm im Sanatorium waren und nicht gesund wurden, hat er gesagt, die müssen heimlich masturbiert haben. Dann liegt es daran. Zitat 12, und das ist, bitte, wer irgendwie ein bisschen nervenschwach ist, jetzt bitte weghören. Moment, darf ich die Kopfhörer ablegen? Ein Mittel gegen Masturbation, welches bei kleinen Jungen fast immer erfolgreich ist, ist die Beschneidung. Die Operation sollte von einem Arzt ohne Betäubung durchgeführt werden, weil der kurze Schmerz einen heilsamen Effekt hat, besonders wenn er mit Gedanken an Strafe in Verbindung gebracht wird. Bei Mädchen, so hat der Autor herausgefunden, ist die Behandlung der Klitoris mit unverdünnter Carbolsäure, auch genannt Phenol, hervorragend geeignet, die unnatürliche Erregung zu mindern. Ich mag meine Ärzte auch lieber, wenn sie nicht betäubt sind. Hinweis 13. Zu meinen Behandlungsmethoden zählten Bäder mit kaltem Wasser und Radiumzusatz, ein eigens erfundener Vibrationsstuhl und meine wohlbekannteste Erfindung, die auch ihr bestimmt schon in den Händen hieltet. Das ist jetzt eine ziemliche Falle. Ja, Hinweis 14. Vor allem hat er die ganze Zeit jetzt so über Masturbation geredet. Ja. Und jetzt hier mit Hinweis 14. Anthony Hopkins spielte mich im 1994 erschienenen Film Willkommen in Belleville. 15. Okay. Battle Cat. 1897. Was ist eigentlich aus unseren 10 Hinweisen geworden? Ja, mindestens 10. Das sind so schöne Sachen. Ach, da sind wir jetzt schon. Naja, 1897 gründete ich mit meinem Bruder die Sanitas Food Company. 1906 verstritten wir uns und redeten bis zum Ende unseres Lebens nicht mehr miteinander. Der Grund? Zucker. Denn der Bruder wollte, dass man in die Cornflakes Zucker gibt. Ja, das der andere nicht. Das kennt man. Das ist ein bisschen wie mit den Aldi-Brüdern und den Zigaretten. Hm. Haben die Aldi-Brüder sich verstritten, weil der eine Zigaretten verkaufen wollte und der andere nicht? Ist mein Wissen. Das ist ja krass. Vielleicht ist es krass. Aber auch eine Urban Legend. Ich weiß es nicht genau. Hm, okay. Und der letzte Hinweis ist dann eben, ich selbst vermarktete Fleisch- und Kaffee-Ersatzprodukte. Mein Bruder mit der Battle Creek Food Company, meine Erfindung. Die wohl bekanntesten Frühstücksflocken der Welt. Cool. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Mitraten. Das ging schneller als gedacht. Von daher, danke fürs Mitraten. Glaube ich sogar, weil sonst hätte es keine 15 Hinweise mitgebracht. Ja, schön, ne? Ich möchte betonen, dass ich es innerhalb der 10 sogar geschafft habe. Ja, richtig. Aber ich fand, die Zitate sind einfach so Burner, dann habe ich die noch mit reingeschrieben. Also ganz dicht war da nicht. Könnte man auch erzählen, dass er, dass zum Beispiel sein Tagesablauf war, morgens aufstehen, Einlauf machen. Das war, ach so, um das noch aufzulösen. Die Klismaphilie, das ist die, ich sag mal, sexuell stimulierte Vorliebe für Einläufe. Also im Nachhinein vermuten Leute, dass der Einläufe so toll fand, dass er gesagt hat, nein, das mit dem Sex, das lassen wir, aber Einläufe, ach, das ist mein Ding. Dann auch nicht mehr masturbieren musste. Ja, ah, also sozusagen, dass ihm das einfach so viel Pläsier bereitet hat. Was ich einigermaßen episch fände, wenn du den kompletten Part einfach piepen würdest. Was? Wenn wir jetzt irgendwas gesagt haben, so am Schluss so, und die Vorliebe für Piep und für und dann musst du auch nicht mehr Piep. Ja, ja, aber ich sag mal, das mit dem Darm und den Einläufen. Vor allem, wenn auch 40 Kinder im Gespräch vorkommen. Unnecessary censorship. oh Gott, das wollen wir nicht. Gut, vielen Dank fürs Mitraten. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.